Blicke, die mich jetzt schüchtern anschauen, verraten die Gefühle, die sich in dir drin stauen. Es will raus, doch du weißt nicht, wie es geht. Egal, was du jetzt sagst, ganz egal, ob ich es verstehe. Du zündest dir eine Kippe an und ziehst dran mit deinem Genuss, den nur du verspüren kannst. Ich rieche den Duft dieser Zigarette, es würde nicht so süß riechen, wenn du nicht gezogen hättest. Du pustest diesen Rauch ohne Husten aus und du überschlägst deine Beine, schöne Frau. Dein schönes Gesicht bei diesem Kerzenlicht ist so wunderschön. Ich würde dich gern küssen, doch ich trau mich nicht. Das Glas neben dir ist noch leer. Ich nehme jetzt den Wein, schenk dir ein und stoß an mit dir. Die Musik spielt vor sich hin und die Nacht ist so klar, was ich ja so schön find. Das ist die Romantik, die ein Mann verspüren muss, um sich nicht einzureden, dass es keine Liebe geben kann, was du auch tust. Ich bin romantisch, Baby. Das ist die Romantik, die ein Mann verspüren muss, um sich nicht einzureden, dass es keine Liebe geben kann, was du auch tust. Ich bin romantisch, Baby. Sehe deine Augen, sie schimmern im Licht. Sie sind so glasig und glänzen wahnsinnig. Jedes deiner Worte schleicht sich zart aus deinem Mund. Ein Genuss für meine Ohren, so wie wenn du mir was vorsummst. Deine rechte Hand streift über mein linkes Knie. So wie du mich jetzt berührst, spürte ich es nie. Mein großes Herz pocht schneller als zuvor. Es liegt Liebe in der Luft und die Romantik kommt hervor. Du flirtest sweet, die Luft wird schon heiß. Ich bemerke gar nicht, dass ich nicht mal deinen Namen weiß. Doch ich bin nun mal höflich, ich frage dich danach. Mit einem Hauch von Liebe hast du's mir gesagt. Du machst die Spielerei gerne mit mir, denn du hältst mich auf Trab. Ich sitze dir gegenüber und das Ganze hier kann was Ernstes werden. Für dich würde ich ohne wieder Worte sterben. Das ist die Romantik, die ein Mann versteht.